Schloss Stechlin. Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin und noch darüber hinaus eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme, nur hier und da mit ein paar alten Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt der Stechlin. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefasst, deren Zweige von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. Hier und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen, kein Vogel singt und nur selten, dass ein Habicht drüber hinfliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Und doch, von Zeit zu Zeit wird es an eben dieser Stelle lebendig. Das ist, wenn es weit draußen in der Welt, sei es auf Island, sei es auf Java, zu rollen und zu grollen beginnt oder gar der Aschenregen der hawaiischen Vulkane bis weit auf die Südsee hinausgetrieben wird. Dann regt sich's auch hier. Und ein Wasserstrahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Stechlin umwohnen. Und wenn sie davon sprechen, so setzen sie wohl auch hinzu, dass mit dem Wasserstrahl, das ist nur das Kleine, das beinahe Alltägliche. Wenn es aber draußen was Großes gibt, wie vor 100 Jahren in Lissabon, dann brodelt's hier nicht bloß und strudelt, dann steigt statt des Wasserstrahls ein roter Hahn auf und kräht laut in die Lande hinein. Das ist der Stechlin, der See Stechlin. Aber nicht nur der See führt diesen Namen, auch der Wald, der ihn umschließt. Und Stechlin heißt ebenso das langgestreckte Dorf, das sich den Windungen des Sees folgend um seine Südspitze herumzieht. Etwa 100 Häuser und Hütten bilden hier eine lange, schmale Gasse, die sich nur da, wo eine von Kloster Wutz her heranführende Kastanienallee die Gasse durchschneidet, platzartig erweitert. An eben dieser Stelle findet sich denn auch die ganze Herrlichkeit von Dorf Stechlin zusammen. Das Pfarrhaus, die Schule, das Schulzenamt, der Krug, dieser letztere zugleich ein Eck- und Kramladen mit einem kleinen Mohren und einer Girlande von Schwefelfäden in seinem Schaufenster. Dieser Ecke schräg gegenüber, unmittelbar hinter dem Pfarrhause, steigt der Kirchhoflehn an. Auf ihm, so ziemlich in seiner Mitte, die frühmittelalterliche Feldsteinkirche mit einem aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Dachreiter und einem zur Seite des alten Rundbogenportals angebrachten Holzarm, daran eine Glocke hängt. Neben diesem Kirchhof samt Kirche setzt sich dann die von Kloster Wutz her heranführende Kastanienallee noch eine kleine Strecke weiter fort, bis sie vor einer über einen sumpfigen Graben sich hinziehenden und von zwei riesigen Findlingsblöcken flankierten Bohlenbrücke Halt macht. Diese Brücke ist sehr primitiv. Jenseits derselben aber steigt das Herrenhaus auf. Ein gelb getünchter Bau mit hohem Dach und zwei Blitzableitern. Auch dieses Herrenhaus heißt Stechlin, Schloss Stechlin. Etliche 100 Jahre zurück stand hier ein wirkliches Schloss. Ein Backsteinbau mit dicken Rundtürmen, aus welcher Zeit her auch noch der Graben stammt, der die von ihm durchschnittene, sich in den See hinein erstreckende Landzunge zu einer kleinen Insel machte. Das ging so bis in die Tage der Reformation. Während der Schwedenzeit aber wurde das alte Schloss niedergelegt und man schien es seinem gänzlichen Verfall überlassen, auch nichts an seine Stelle setzen zu wollen, bis kurz nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. die ganze Trümmermasse beiseite geschafft und ein Neubau beliebt wurde. Dieser Neubau war das Haus, das jetzt noch stand. Es hatte denselben nüchternen Charakter wie fast alles, was unter dem Soldatenkönig entstand, und war nichts weiter als ein einfaches Corps de Logis, dessen zwei vorspringende bis dicht an den Graben reichende Seitenflügel ein Hufeisen und innerhalb desselben einen kahlen Vorhof bildeten, auf dem als einziges Schmuckstück eine große blanke Glaskugel sich präsentierte. Sonst sah man nichts als eine vor dem Hause sich hinziehende Rampe, von deren dem Hof zugekehrter Vorderwand der Kalk schon wieder abfiel. Gleichzeitig war aber doch ein Bestreben unverkennbar, gerade diese Rampe zu was Besonderem zu machen, und zwar mit Hilfe mehrerer Kübel mit exotischen Blattpflanzen, darunter zwei Aloes, von denen die eine noch gut imstande, die andere dagegen krank war. Aber gerade diese Kranke war der Liebling des Schlossherrn, weil sie jeden Sommer in einer ihr freilich nicht zukommenden Blüte stand, und das hing so zusammen. Aus dem sumpfigen Schlossgraben hatte der Wind vor langer Zeit ein fremdes Samenkorn in den Kübel der kranken Aloe geweht. Und alljährlich schossen infolge davon aus der Mitte der schon angegelbten Aloe-Blätter die weiß und roten Dolden des Wasserliesch oder des Butomus umbellatus auf. Jeder Fremde, der kam, wenn er nicht zufällig ein Kenner war, nahm diese Dolden für richtige Aloe-Blüten. Und der Schlossherr hütete sich wohl, diesen Glauben, der eine Quelle der Erheiterung für ihn war, zu zerstören. Und wie denn alles hier herum den Namen Stechlin führte, so natürlich auch der Schlossherr selbst. Auch er war ein Stechlin. Dubslav von Stechlin, Major AD und schon ein gut Stück über 60 hinaus, war der Typus eines Märkischen von Adel, aber von der milderen Observanz, eines jener erquicklichen Originale, bei denen sich selbst die Schwächen in Vorzüge verwandeln. Er hatte noch ganz das eigentümlich sympathisch berührende Selbstgefühl all derer, die schon vor den Hohenzollern da waren. Aber er hegte dieses Selbstgefühl nur ganz im Stillen. Und wenn es dennoch zum Ausdruck kam, so kleidete sich's in Humor, auch wohl in Selbstironie, weil er seinem ganzen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Fragezeichen machte. Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende Humanität. Und Dünkel und Überheblichkeit, während er sonst eine Neigung hatte, 5 Grade sein zu lassen, waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten. Er hörte gern eine freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Dass sich diese Meinung mit der seinigen deckte, lag ihm fern zu wünschen. Beinahe das Gegenteil. Paradoxen waren seine Passion. »Ich bin nicht klug genug, selber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn's andere tun. Es ist doch immer was drin. Unanfechtbare Wahrheiten gibt's überhaupt nicht. Und wenn's welche gibt, dann sind sie langweilig.« Er ließ sich gern was vorplaudern und plauderte selber gern. Des alten Schlossherrn Lebensgang war märkisch herkömmlich gewesen. Von jung an lieber im Sattel als bei den Büchern, war er erst nach zweimaliger Scheiterung siegreich durch das Fähnrichsexamen gesteuert und gleich danach bei den brandenburgischen Kürassieren eingetreten, bei denen selbstverständlich auch schon sein Vater gestanden hatte. Dieser sein Eintritt ins Regiment fiel so ziemlich mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. Zusammen, und wenn er dessen erwähnte, so hob er sich selbst persiflierend gerne hervor, dass alles Große seine Begleiterscheinungen habe. Seine Jahre bei den Kürassieren waren im Wesentlichen Friedensjahre gewesen. Nur anno 64 war er mit in Schleswig, aber auch hier ohne zur Aktion zu kommen. Es kommt für einen Märkischen nur darauf an, überhaupt mit dabei gewesen zu sein. Das andere steht in Gottes Hand. Und er schmunzelte, wenn er dergleichen sagte, seine Hörer jedes Mal in Zweifel darüber lassend, ob er es ernsthaft oder scherzhaft gemeint habe. Wenig mehr als ein Jahr vor Ausbruch des 64er Krieges war ihm ein Sohn geboren worden. Und kaum wieder in seine Garnison Brandenburg eingerückt, nahm er den Abschied, um sich auf sein seit dem Tode des Vaters halb verödetes Schloss Stechlin zurückzuziehen. Hier warteten seine glücklichen Tage, seine glücklichsten. Aber sie waren von kurzer Dauer. Schon das Jahr darauf starb ihm die Frau. Sich eine neue zu nehmen, widerstand ihm halb aus Ordnungssinn und halb aus ästhetischer Rücksicht. Wir glauben doch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung. Das heißt, er persönlich glaubte eigentlich nicht daran. Und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer links, so ist das doch immer eine genierliche Sache. Diese Worte, wie denn der Elterntum nur allzu häufig der Missbilligung der Kinder begegnet, richteten sich in Wirklichkeit gegen seinen 3-mal verheiratet gewesenen Vater, an dem er überhaupt allerlei Großes und Kleines auszusetzen hatte, so beispielsweise auch, dass man ihm, dem Sohne, den pommerschen Namen Dubslav beigelegt hatte. Gewiss, meine Mutter war eine Pommersche, noch dazu von der Insel Usedom, und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und so war denn gegen den Namen schon um des Onkels willen nicht viel einzuwenden und umso weniger, als er ein Erbonkel war. Dass er mich schließlich schändlich im Stich gelassen, ist eine Sache für sich. Aber trotzdem bleibe ich dabei, solche Namensmanscherei verwirrt bloß. Was ein Märkischer ist, der muss Joachim heißen oder Woldemar. Bleib im Lande und taufe dich redlich. Wer aus Friesack ist, darf nicht Raul heißen. Dubslav von Stechlin blieb also Witwer. Das ging nun schon an die 30 Jahre. Anfangs war es ihm schwer geworden, aber jetzt lag alles hinter ihm und er lebte comme Philosoph, nach dem Wort und Vorbild des großen Königs, zu dem er jederzeit bewundernd aufblickte. Das war sein Mann, mehr als irgendwer, der sich seitdem einen Namen gemacht hatte. Das zeigte sich jedes Mal, wenn ihm gesagt wurde, dass er einen Bismarck-Kopf habe. Na ja, ja, den habe ich. Ich soll ihm sogar ähnlich sehen. Aber die Leute sagen es immer so, als ob ich mich dafür bedanken müsste. Wenn ich nur wüsste, bei wem, vielleicht beim lieben Gott oder am Ende gar bei Bismarck selbst. Die Stechline sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Außerdem, ich für meine Person, ich habe bei den 6. Kürassieren gestanden und Bismarck bloß bei den 7. Und die kleinere Zahl ist in Preußen bekanntlich immer die größere. Ich bin ihm also ein Über. Und Friedrich Soo, wo alles jetzt hinpilgert, soll auch bloß eine Karte sein. Darin sind wir uns also gleich. Und solchen See wie den Stechlin, nur den hat er ganz gewiss nicht. Sowas kommt überhaupt bloß selten vor. Ja, auf seinen See war Dubslav stolz. Aber desto weniger stolz war er auf sein Schloss, weshalb es ihn auch verdross, wenn es überhaupt so genannt wurde. Von den armen Leuten ließ er sich's gefallen. Für die ist es ein Schloss, aber sonst ist es ein alter Kasten und weiter nichts. Und so sprach er denn lieber von seinem Haus. Und wenn er einen Brief schrieb, so stand darüber Haus Stechlin. Er war sich auch bewusst, dass es kein Schlossleben war, das er führte. Vor dem, als der alte Backsteinbau noch stand, mit seinen dicken Türmen und seinem Lug ins Land, von dem aus man über die Kronen der Bäume weg weit ins Land hinaus sah, ja, damals war hier ein Schlossleben gewesen. Und die derzeitigen alten Stechline hatten teilgenommen an allen Festlichkeiten, wie sie die Ruppiner Grafen und die mecklenburgischen Herzöge gaben und waren mit den Beutzenburgern und den Bassewitzens verschwägert gewesen. Aber heute waren die Stechliner Leute von schwachen Mitteln, die sich nur eben noch hielten und beständig bemüht waren, durch eine gute Partie sich wieder leidlich in die Höhe zu bringen. Auch Dubslavs Vater war auf die Weise zu seinen 3 Frauen gekommen, unter denen freilich nur die erste das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt hatte. Für den jetzigen Schlossherrn, der von der 2. Frau stammte, hatte sich daraus leider kein unmittelbarer Vorteil ergeben und Dubslav von Stechlin wäre kleiner und großer Sorgen und Verlegenheiten nie los und ledig geworden, wenn er nicht in dem benachbarten Gransee seinen alten Freund Baruch Hirschfeld gehabt hätte. Dieser Alte, der den großen Tuchladen am Markt und außerdem die Modesachen und Damenhüte hatte, hinsichtlich deren es immer hieß, Gerson schicke ihm alles zuerst, dieser alte Baruch, ohne das Geschäftliche darüber zu vergessen, hing in der Tat mit einer Art Zärtlichkeit an dem Stechliner Schlossherrn, was, wenn es sich mal wieder um eine neue Schuldverschreibung handelte, regelmäßig zu heiklen Auseinandersetzungen zwischen Hirschfeld Vater und Hirschfeld Sohn führte. Gott, Esidor, ich weiß, du bist fürs Neue. Aber was ist das Neue? Das Neue versammelt sich immer auf unserem Markt und mal strömt es uns den Laden und nimmt uns die Hüte Stück für Stück und die Reiherfedern und die Straußenfedern. Ich bin fürs Alte. Und für den guten alten Herrn von Stechlin ist doch der Vater von seinem Großvater gefallen in der großen Schlacht bei Prag und hat gezahlt mit seinem Leben. Ja, der hat gezahlt. Wenigstens hat er gezahlt mit seinem Leben, aber der von heute, der zahlt auch, wenn er kann und wenn er hat. Und wenn er nicht hat und ich sage, Herr von Stechlin, ich werde schreiben 7,5, dann feilscht er nicht und dann zwackt er nicht. Und wenn er kippt, nun, da haben wir das Objekt, Mittelboden und Wald und Jagd und viel Fischfang. Ich sehe es immer so ganz klein in der Perspektiv. Und ich sehe auch schon den Kirchturm. Aber Vaterleben, was sollen wir mit dem Kirchturm? In dieser Richtung gingen öfters die Gespräche zwischen Vater und Sohn. Und was der Alte vorläufig noch in der Perspektive sah, das wäre vielleicht schon Wirklichkeit geworden, wenn nicht des alten Dubslav um 10 Jahre ältere Schwester mit ihrem von der Mutter her ererbten Vermögen gewesen wäre. Schwester Adelheid, Domina zu Kloster Wutz. Die half und sagte gut, wenn es schlecht stand oder gar zum Äußersten zu kommen schien. Aber sie half nicht aus Liebe zu dem Bruder, gegen den sie ganz im Gegenteil viel einzuwenden hatte, sondern lediglich aus einem allgemeinen stechlinschen Familiengefühl. Preußen war was und die Mark Brandenburg auch. Aber das Wichtigste waren doch die Stechlins. Und der Gedanke, das alte Schloss in anderen Besitz und nun gar in einen solchen übergehen zu sehen, war ja unerträglich. Und über all dies hinaus war ja noch ihr Patenkind da, ihr Neffe Woldemar, für den sie all die Liebe hegte, die sie dem Bruder versagte. Ja, die Domina half, aber solcher Hilfen unerachtet wuchs das Gefühl der Entfremdung zwischen den Geschwistern. Und so kam es denn, dass der alte Dubslav, der die Schwester in Kloster Wutz weder gern besuchte, noch auch ihren Besuch gern empfing, nichts von Umgang besaß als seinen Pastor Lorenzen, den früheren Erzieher Woldemars, und seinen Küster und Dorfschullehrer Krippenstapel, zu denen sich allenfalls noch Oberförster Katzler gesellte. Katzler, der Feldjäger gewesen war und ein gut Stück Welt gesehen hatte. Doch auch diese drei kamen nur, wenn sie gerufen wurden. Und so war eigentlich nur einer da, der in jedem Augenblicke Rede und Antwort stand. Das war Engelke, sein alter Diener, der seit beinahe 50 Jahren alles mit seinem Herrn durchlebt hatte, seine glücklichen Leutnantstage, seine kurze Ehe und seine lange Einsamkeit. Engelke, noch um ein Jahr älter als sein Herr, war dessen Vertrauter geworden, aber ohne Vertraulichkeit. Dubslav verstand es, die Scheidewand zu ziehen. Übrigens wäre es auch ohne diese Kunst gegangen, denn Engelke war einer von den guten Menschen, die nicht aus Berechnung oder Klugheit, sondern von Natur hingebend und demütig sind und die in einem treuen Dienen ihr Genüge finden. Alltags war er, so Winter wie Sommer, in ein Leinwandhabit gekleidet und nur wenn es zu Tisch ging, trug er eine richtige Livree von sandfarbenem Tuch mit großen Knöpfen dran. Es waren Knöpfe, die noch die Zeiten des Rheinsberger Prinzen Heinrich gesehen hatten, weshalb Dubslav, als er mal wieder in Verlegenheit war, zu dem jüngst verstorbenen alten Herrn von Kortschädel gesagt hatte, ja, Kortschädel, wenn ich so meinen Engelke, wie er da geht und steht, ins Märkische Provinzialmuseum abliefern könnte, so kriegte ich ein Jahrgehalt und wäre raus. Das war im Mai, dass der alte Stechlin diese Worte zu seinem Freunde Kortschädel gesprochen hatte. Heute aber war 3. Oktober. Und ein wundervoller Herbsttag dazu. Dubslav, sonst empfindlich gegen Zug, hatte die Türen aufmachen lassen und von dem großen Portal her zog ein erquicklicher Luftstrom bis auf die mit weiß und schwarzen Fliesen gedeckte Veranda hinaus. Eine große, etwas schadhafte Markise war hier herabgelassen und gab Schutz gegen die Sonne, deren Lichter durch die schadhaften Stellen hindurchschienen und auf den Fliesen ein Schattenspiel aufführten. Gartenstühle standen umher. Vor einer Bank aber, die sich an die Hauswand lehnte, waren doppelte Strohmatten gelegt. Auf eben dieser Bank, ein Bild des Behagens, saß der alte Stechlin in Joppe und breitkrempigem Filzhut und sah, während er aus seinem Meerschaum allerlei Ringe blies, auf ein Rundell, in dessen Mitte von Blumen eingefasst eine kleine Fontäne plätscherte. Rechts daneben lief ein sogenannter Poetensteig, an dessen Ausgang ein ziemlich hoher, aus allerlei Gebälk zusammengezimmerter Aussichtsturm aufragte. Ganz oben eine Plattform mit Fahnenstange, daran die preußische Flagge wehte. Schwarz und weiß, alles schon ziemlich verschlissen. Engelke hatte vor kurzem einen roten Streifen annähen wollen, war aber mit seinem Vorschlag nicht durchgekommen. Lass, ich bin nicht dafür. Das alte Schwarz und Weiß hält gerade noch. Aber wenn du was Rotes dran nähst, dann reißt es gewiss. Die Pfeife war ausgegangen und Dubslav wollte sich eben von seinem Platz erheben und nach Engelke rufen, als dieser vom Gartensaal her auf die Veranda heraustrat. Das ist recht, Engelke, dass du kommst. Aber da hast du ja was wie ein Telegramm in der Hand. Ich kann Telegramme nicht leiden. Immer ist einer tot oder es kommt wer, der besser zu Hause geblieben wäre. Engelke griente. Der junge Herr kommt. Und das weißt du schon? Ja, Brose hat's mir gesagt. So, Dienstgeheimnis. Na, gib her. Und unter diesen Worten brach er das Telegramm auf und las, lieber Papa, bin 6 Uhr bei dir. Rex und von Chaco begleiten mich, dein Woldemar. Engelke stand und wartete. Ja, was da tun, Engelke, sagte Dubslav und drehte das Telegramm hin und her. Und aus Kremmen und von heute früh, fuhr er fort, dann müssen Sie also die Nacht über schon in Kremmen gewesen sein. Auch kein Spaß. Aber Kremmen ist doch soweit ganz gut. Nun ja, gewiss, gewiss, bloß Sie haben da so kurze Betten. Und wenn man wie Woldemar Kavallerist ist, kann man doch auch die 8 Meilen von Berlin bis Stechlin in einer Passe machen. Warum also Nachtquartier? Und Rex und von Tschakow begleiten mich. Ich kenne Rex nicht und kenne von Tschakow nicht. Wahrscheinlich Regimentskameraden. Haben wir denn was? Ich denke doch, gnädiger Herr. Und wovor haben wir denn unsere Mamsell? Die wird schon was finden. Na gut, also haben wir was. Aber wen laden wir dazu ein? So bloß ich, das geht nicht. Ich mag mich keinem Menschen mehr vorsetzen. Tschakow, das ginge vielleicht noch, aber Rex, wenn ich ihn noch nicht kenne, zu sowas Feinem wie Rex, passe ich nicht mehr. Ich bin zu altmodisch geworden. Was meinst du, ob die Gundermanns wohl können? Oh, die können schon, eher gewiss. Und sie klugt auch bloß immer so rum. Also Gundermanns, gut. Und dann vielleicht Oberförsters. Das älteste Kind hat freilich die Masern und die Frau, das heißt die Gemahlin. Und Gemahlin ist eigentlich auch noch nicht das rechte Wort. Die erwartet wieder. Man weiß nie recht, wie man mit ihr dran ist und wie man sie nennen soll, Oberförsterin Katzler oder Durchlaucht. Aber man kann es am Ende versuchen. Und dann unser Pastor. Der hat doch wenigstens die Bildung. Gundermann allein ist zu wenig und eigentlich bloß ein Klutentreter. Und seitdem er die 7 Mühlen hat, ist er noch weniger geworden. Engelke nickte. Na, dann schick also Martin. Aber er soll sich proper machen. Oder vielleicht ist Brose noch da, der kann ja auf seinem Retourgang bei Gundermanns mit rangehen. Und soll ihnen sagen, 7 Uhr, aber nicht früher. Sie sitzen sonst so lange rum, man weiß nicht, wovon man reden soll. Das heißt mit ihm, sie redet immer zu. Und gib Brosen auch einen Kornus und 50 Pfennig. Ich werde ihm 30 geben. Nein, nein, 50. Erst hat er ja doch was gebracht und nun nimmt er wieder was mit. Das ist ja so gut wie doppelt. Also, 50. Knapp's ihm nichts ab. Ziemlich um dieselbe Zeit, wo der Telegrafenbote bei Gundermanns vorsprach, um die Bestellung des alten Herrn von Stechlin auszurichten, ritten Woldemar, Rex und Tschakow, die sich für 6 Uhr angemeldet hatten, in breiter Front von Kremmen ab. Fritz, Woldemars Reitknecht, folgte den dreien. Der Weg ging über Wutz. Als sie bis in Nähe von Dorf und Kloster dieses Namens gekommen waren, bog Woldemar vorsichtig nach links hin aus, weil er der Möglichkeit entgehen wollte, seiner Tante Adelheid, der Domina des Klosters, zu begegnen. Er stand zwar gut mit dieser und hatte sogar vor, ihr wie herkömmlich auf dem Rückwege nach Berlin seinen Besuch zu machen, aber in diesem Augenblick passte ihm solche Begegnung, die sein pünktliches Eintreffen in Stechlin gehindert haben würde, herzlich schlecht. So beschrieb er denn einen weiten Halbkreis und hatte das Kloster schon um eine Viertelstunde hinter sich, als er sich wieder der Hauptstraße zuwandte. Diese, durch Moor- und Wiesengründe führend, war ein vorzüglicher Reitweg, der an vielen Stellen noch eine Grasnarbe trug, weshalb es 1,5 Meilen lang in einem scharfen Trabe vorwärts ging, bis an eine Avenue heran, die geradlinig auf Schloss Stechlin zuführte. Hier ließen alle drei die Zügel fallen und ritten im Schritt weiter. Über ihnen wölbten sich die schönen alten Kastanienbäume, was ihrem Anritt etwas Anheimelndes und zugleich etwas beinahe Feierliches gab. »Das ist ja wie ein Kirchenschiff«, sagte Rex, der am linken Flügel ritt. »Finden Sie nicht auch, Tschakow?« »Wenn Sie wollen, ja. Aber pardon, Rex, ich finde die Wendung etwas trivial für einen Ministerialassessor.« »Na gut, dann sagen Sie was Besseres.« »Ich werde mich hüten. Wer unter solchen Umständen was Besseres sagen will, sagt immer was Schlechteres.« Unter diesem sich noch eine Weile fortsetzenden Gespräche waren sie bis an einen Punkt gekommen, von dem aus man das am Ende der Avenue sich aufbauende Bild in aller Klarheit überblicken konnte. Dabei war das Bild nicht bloß klar, sondern auch so frappierend, dass Rex und Tschakow unwillkürlich anhielten. »Alle Wetter, Stechlin, das ist ja reizend«, wandte sich Tschakow zu dem am anderen Flügel reitenden Woldemar. »Ich finde es geradezu märchenhaft. Fata Morgana, das heißt, ich habe noch keine gesehen. Die gelbe Wand, die dann noch das letzte Tageslicht auffängt, das ist wohl ihr Zauberschloss. Und das Stück Grau da links, Das taxiere ich auf eine Kirchenecke. Bleibt nur noch der Staketzaun an der anderen Seite. Da wohnt natürlich der Schulmeister. Ich verbürge mich, dass ich damit getroffen. Aber die zwei schwarzen Riesen, die da gerade in der Mitte stehen und sich von der gelben Wand abheben, abheben ist übrigens auch trivial, entschuldigen Sie, Rex, die stehen ja da wie die Cherubim, allerdings etwas zu schwarz. Was sind das für Leute? Das sind Findlinge. Findlinge? Ja, Findlinge, wiederholte Voldemar. Aber wenn Ihnen das Wort anstößig ist, so können Sie sie auch Monolithe nennen. Es ist merkwürdig, Chaku, wie hochgradig verwöhnt im Ausdruck Sie sind, wenn Sie nicht gerade selber das Wort haben. Aber nun, meine Herren, müssen wir uns wieder in Trab setzen. Ich bin überzeugt, mein Papa steht schon ungeduldig auf seiner Rampe und wenn er uns so im Schritt ankommen sieht, denkt er, wir bringen eine Trauernachricht oder einen Verwundeten.